Hallo und herzlich willkommen zum Aufgeräumt-Podcast. Ja, draußen regnet es, ein verregneter Donnerstag und bei uns brennt das Feuer hier drinnen. Unglaublich, Mitte, Ende Mai. Aber wir wollen hoffnungsvoll bleiben, dass das Wetter doch noch irgendwann schön wird und das Holz uns nicht ausgeht. Ja, das Wetter ist auf jeden Fall perfekt, um in den Keller zu gehen. Da war ich heute auch, berichte ich nachher von. Aber als erstes möchte ich noch von dem Treffen der Gemeinwohlökonomie am Montag berichten. Ich moderiere da das Treffen und habe den Teilnehmern folgende Frage gestellt. Wie vereinfachst du dein Leben und machst es gleichzeitig nachhaltiger? Die Antwort waren folgende. Ich trinke Leitungswasser anstatt Saft oder Cola. Einmal muss ich es nicht einkaufen, nicht in meine Wohnung hochschleppen, nicht kühlen, ich habe mehr Platz im Kühlschrank und am Ende ist es noch günstiger, ich spare Geld, muss also am Ende weniger arbeiten. Und gesünder ist es auch noch. Nächste Antwort. Ich esse weniger Fleisch. Fleischalternativen wie zum Beispiel Hülsenfrüchte sind günstiger, halten länger. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, oh, wann brate ich jetzt dieses Fleischstück, bevor es schlecht wird im Kühlschrank. Ich muss weniger einkaufen, weil ich gehe einmal und hole mir eine große Menge Hülsenfrüchte, anstatt ständig frisches Fleisch kaufen zu müssen. Und durch das gesparte Geld muss man wieder weniger arbeiten. Weitere Antwort. Ich ziehe meine Klamotten an, die ich habe, also ich trage sie auf, anstatt neue zu kaufen. Dadurch spare ich mir Einkaufsstress, Anprobierstress, vielleicht auch wieder Rückgabestress, Platzstress, weil gar kein Platz mehr im Kleiderschrank ist und am Ende spare ich wieder Geld und muss weniger arbeiten. Und die letzte Antwort war kein Konsum mehr und wenn, dann Secondhand. Aber am besten gar kein Konsum und das nutzen, was man hat. Dadurch spare ich Einkaufsstress, spare ich Lagerkosten, spare ich Suchen und Sortieren und welches Teil bekommt jetzt wieder welchen Platz. Man muss ja jedem neuen Teil auch wieder einen neuen Platz geben. Oder hat es überhaupt noch Platz oder muss ich wieder mehr Platz schaffen, indem ich neue Schränke kaufe? All dieser Stress nicht. Und man spart Geld und muss am Ende noch weniger arbeiten. Ja, wenn du auch auf Nachhaltigkeit stehst, dann kannst du dich ja auch mal fragen, wie könntest du dein Leben vereinfachen und es gleichzeitig nachhaltiger machen? Und dich natürlich bei jedem Konsumkauf fragen, brauche ich das wirklich und wenn ich es kaufe, wo wird der zukünftige Platz für dieses Teil sein? Ja, ich habe mir diese Frage leider nicht oft genug gestellt, wenn Geschenke eintrudelten oder ich bei jemandem ausgemistet habe und wir einfach noch richtig tolle Sachen ausgemistet haben und ich so dachte, das könnte ich doch mal jemandem weiterschenken, wenn wieder ein Geburtstag ist und wir besuchen jemanden, wo es einfach angebracht ist, ein kleines Geschenk mitzubringen. Und so landeten sehr viele Geschenke im Keller in mehreren Kisten und Tüten zum Thema, ja, verschenke ich irgendwann mal weiter. Und wie es mit dieser Masse an Sachen ist, je mehr es wird, desto unübersichtlicher wird es und desto weniger nutzt man das dann auch irgendwie, weil man schon gar keine Lust hat, da anzufangen, rumzukruscheln und zu machen. Zumal unser Keller jetzt auch nicht der angenehmste und schönste Raum ist, also der, ja, verbringt man nicht so gern Zeit. Und ich wollte eh schon lang mal die Geschenke ins Dachgeschoss stecken, da haben wir auch noch einen kleinen Raum. Ja, da ist es ein bisschen angenehmer. Nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Geschenke. Also alle Kisten, Tüten, tralala hochgeschleppt in die Wohnung, Feuerchen angemacht und dann habe ich lossortiert. Was kommt zum Flohmarkt? Was kommt komplett weg? Was sind Sachen, die ich dem Sohnemann zum Geburtstag schenke, der nächsten Monat Geburtstag hat? Und da habe ich schon einiges gefunden und muss jetzt gar nichts mehr für ihn besorgen, sind genug Geschenke. Ich habe eine transparente Kiste gemacht mit den Geschenken, die ich wirklich noch weiter schenken möchte. Es sind so kleinere Malheftchen, Elmars Malbuch, wer das kennt, ja, Bücher für Erwachsene, die ich mal secondhand gekauft habe, die ich selber sehr gern gelesen habe. Ja, und so ein bisschen Quatsch. Und die eine Transparenzbox kommt jetzt ins Dachgeschoss, dann der Rest zum Flohmarkt und ein paar Sachen auch weg. Oder wie gesagt, habe ich verpackt für meinen Sohnemann zum Geburtstag. Ja, der Keller. Ich bin nicht gerne im Keller, aber wenn ich dort mal bin, und das ist das Schöne, bin ich immer sehr erfolgreich, also wenn ich zum Ausmisten dort bin. Weil ich jetzt wieder diese ganze Ecke, wo diese ganzen Sachen auf dem Boden rumstanden, diese Tüten und Kistchen, ist jetzt komplett frei. Oh, und das ist so ein schönes Gefühl. Das hat man ja in der Wohnung nicht so. Da räumt man ja mal eine Schublade aus und mistet die aus. Sieht man nicht viel davon. Und das Erfolgserlebnis im Keller ist natürlich schon immer schön groß. Ja, lieber Zuhörerin, wann gehst du denn in deinen Keller und schaust mal, was man da machen kann? Oder auf den Dachboden oder in die Garage? Ich lade dich weiterhin herzlich ein zu dem Kurs 60 Tage für die Ordnung per WhatsApp. Und 10 Tage noch, dann geht's los. Wenn du dabei sein möchtest, schreibe mir gerne eine E-Mail oder eine WhatsApp. Du darfst, wie gesagt, zum vergünstigsten Preis von 99 Euro dabei sein. Für mehr Informationen schau auf meine Internetseite heimcoach.de. Und dann bis zum nächsten Podcast oder bis zum 1.6. im Ordnungskurs.